Thema: Erfindungen, Entdeckungen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie circa 5 Minuten Zeit. Muster. Man sagt, die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Heute leben wir unter völlig anderen Umständen als vor 100 Jahren. Und das ist zum Teil technischen Erfindungen zu verdanken, die unser Leben immer besser machen sollen. Das Thema der beiden Bilder ist Fortschritt und technische Entwicklung, genauer ein modernes Haushaltsgerät und die Weltraumforschung. Der Motor der ständigen Entwicklung ist das Bestreben der Menschheit, etwas Neues zu erfinden, was uns das Leben erleichtern kann. Wir benutzen Geräte, die für uns so selbstverständlich und alltäglich sind, dass wir nicht mal daran denken, dass sie vor einem Jahrhundert noch unvorstellbar gewesen wären. Die Waschmaschine zum Beispiel. Nach den Erzählungen meiner Urgroßmutter haben sie damals mit der Hand und einem Waschbrett gewaschen. Dieses hängt jetzt als Dekoration an der Wand ihrer Terrasse. Ich wusste nicht einmal, was es ist und wozu es diente. Damals gab es Waschmaschinen und Schleudermaschinen getrennt, so dass eine Hausfrau die Wäsche nach dem Waschen umladen musste. Und heute haben wir vollautomatische Waschmaschinen, wie auf Bild 1, die sogar übers Internet einprogrammiert werden können. Die junge Frau drückt auf den Knopf, damit ist ihre Arbeit getan und sie kann sich wichtigeren Dingen widmen. Andere Erfindungen sind nicht so praktisch, alltäglich oder von unmittelbarem Nutzen für das Individuum wie die Waschmaschine. Die Weltraumforschung soll eher der ganzen Menschheit dienen. Da wird zum Beispiel die Schwerelosigkeit getestet, mit Mitteln gegen unheilbare Krankheiten experimentiert und ähnliches. Satelliten umkreisen die Erde. Es wird nach Wasser auf anderen Planeten im Sonnensystem oder nach Leben außerhalb der Milchstraße gesucht. Die Mondlandung ist schon Geschichte. Jetzt wird eine Mars-Expedition geplant, eine neue wissenschaftliche Herausforderung für die NASA. Dahinter steckt der Wissensdurst des Menschen. Er ist unaufhörlich bemüht, das Unbekannte zu erforschen. Aber nicht nur die Wissenschaft, auch Kriege können Motoren der technischen Entwicklung sein. Dies führte in der Geschichte der Menschheit oft zu bösen Erfindungen wie der Atombombe im Zweiten Weltkrieg. Und es wurden nicht nur neue Gegenstände hergestellt, auch neue Gedanken und Ideologien entstanden mit der Zeit. Die Gleichberechtigung oder der Feminismus, um Beispiele zu nennen. Es ist witzig. Wer hätte wohl im frühen Mittelalter gedacht, dass eine Frau Bankdirektorin werden könnte? Auch Ungarn haben vieles erfunden, den Rubik-Würfel unter anderem. Das wahrscheinlich populärste mathematische Puzzle der Neuzeit stammt von einem ungarischen Mathematiker aus den 70er Jahren. Und jeder weiß, was die Entdeckung des Vitamin C für die Medizin bedeutete. Neue Generationen werden in einer Gesellschaft sozialisiert, wo es selbstverständlich ist, nach seinem Smartphone zu greifen. Es hat unser Leben dermaßen verändert, wie damals die Entdeckung Amerikas. Und es geht weiter. Vielleicht wird die Menschheit eines Tages auch das Rätsel des ewigen Lebens lösen können.